1 Live. Infos. Mit Christina Kalaminos um 8 Uhr. Aktivisten halten Braunkohletagebau im Rheinland besetzt. Türken wählen nochmal Istanbuler Bürgermeister und das Wetter wird sonnig und heiß. Blockade. Im Rheinland ist die Polizei weiter im Einsatz. Grund sind hunderte Braunkohlegegner, die seit gestern den Tagebau Garzweiler besetzen. Sie wollen einen schnelleren Kohleausstieg. Aus Erkelenz berichtet Thomas Wenkert. Seit Stunden sind Hundertschaften der Polizei damit beschäftigt, den Tagebau zu räumen. Immer wieder werden Braunkohlegegner mit Bussen herausgefahren. Es gab schon mehrere Festnahmen. Am Samstagmittag waren rund 2000 Umweltaktivisten des Bündnisses Ende Gelände in den Tagebau eingedrungen. Sie hatten zuvor mehrere Polizeiketten durchbrochen. Nach Aussage der Polizei wurden 8 Beamte verletzt. Wie viele Demonstranten verletzt wurden, das ist noch nicht bekannt. Wahlwiederholung. In der Türkei stimmen Millionen Menschen heute nochmal über den Bürgermeister von Istanbul ab, der größten Stadt des Landes. Die Wahl vor 7 Wochen war für ungültig erklärt worden, nachdem die Partei von Präsident Erdogan Beschwerde eingelegt hatte. Ihr AKP-Kandidat hatte verloren. Beobachter rechnen bei der Wahl in der Türkei heute mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Anti-Auto-Tag. In Köln bleibt eine wichtige Straße heute für Autos dicht, die Nord-Süd-Fahrt in der Innenstadt. Da startet später ein Festival zum Thema Nachhaltigkeit. 50.000 Menschen werden erwartet. Auch Kölns Oberbürgermeisterin Reker will kommen. Es wäre ihr erster öffentlicher Termin nach den Morddrohungen gegen sie. Die hatten auch andere Kommunalpolitiker bekommen. Ermittler prüfen einen rechtsextremen Hintergrund. K.O.-Runde. Die deutschen Fußballerinnen haben es bei der WM in Frankreich ins Viertelfinale geschafft, nach einem 3:0-Sieg gegen Nigeria. Innenverteidigerin Sarah Dawson findet, dass sich das Team gesteigert hat. Wir haben immer noch einige Dinge, die wir besser machen müssen, aber ich glaube, dass wir jetzt auch einfach mal sagen können, wir sind jetzt in die nächste Runde eingezogen, es ist ein K.O.-Spiel, wir haben 0 gespielt und erstmal können wir damit zufrieden sein. Das Viertelfinale für die Deutschen steht nächsten Samstag an. Morgen entscheidet sich, ob gegen Schweden oder Kanada. 1 Live. Sektorwetter. Das bringt heute Sonne pur bei diesen Höchstwerten. In Siegen und Bad Salzuflen 27 Grad, in Kamen und Aachen 29, in Herne 30 Grad. Das schöne Wetter bleibt auch erstmal und es wird noch heißer. Morgen bis 35 und Dienstag bis 38 Grad. Stauschau. Eine Meldung gibt's gerade. Die A4 Aachen-Köln ist zwischen Dreieck Holmer und Kreuz Bremberg in beiden Richtungen wegen Brückenarbeiten gesperrt und zwar noch bis 10 Uhr. 1 Live. Mit Benny Bauerding. Hey, guten Morgen. Frauen machen immer Werbung für Haushaltsgeräte und Männer für Rasenmäher oder irgendwie solche Klischees oder irgendwie nur Männer können handwerken und Frauen nicht einpacken. Ich fürchte, von diesen Klischees gibt es noch viele in unseren Köpfen, auch wenn wir es manchmal gar nicht böse meinen. Die sollen da aber auch raus aus unseren Köpfen, weil ne, solche Klischees sind Bullshit. Schluss mit genderspezifischer Werbung, zumindest in England. Das klingt bis hierher erstmal wahnsinnig gut. Was genau unsere Nachbarn da planen, das klären wir gleich mal mit unserem Korrespondenten vor Ort hier in 1 Live. Drop top push, rolling on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B straight stunning, can't tell me nothing, bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. We're from dollar bills and I be popping rubber bands. Bruno Sang, tell me while I do my money dance like, hey. Flexing on the gram like, hey. Hit that Lil Jon, okay. Okay. Oh yeah, we dripping the finesse and getting paid. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. I hit tripping. find another like me. I know that I'm a handful, baby. I know I never think before I jump. And you're the kind of guy the ladies want. And there's a lot of cool chicks out there. I know that I went psycho on the phone. I never leave well enough alone. And trouble's gonna follow where I go. And there's a lot of cool chicks out there. But one of these things is not like the others. Like a rainbow with all of the colors. Baby doll when it comes to a lover. I promise that you'll never find another like me. Like, I know I tend to make it about me. I know you never get just what you see. But I will never fall you, baby. And when we had that fight out in the rain, you ran after me and called my name. I never wanna see you walk away. Cause one of these things is not like the others. Living in winter, I am your summer. Baby doll, when it comes to a lover, that you'll never find another like me. Another like me. Swift in 1 Live um 10 nach 8. Kein Bock mehr auf negative Geschlechterklischees in der Werbung. Also sowas wie Frau steht immer am Herd, Mann guckt immer nur Fußball, trinkt dabei Bier oder sowas. Das wollen wir nicht mehr, hat die britische Regierung gesagt und ein Gesetz verabschiedet, dass eben Unternehmen mit Stereotypen nicht mehr Werbung machen dürfen. Sven Weingärtner ist für 1 Live in London. Sag mal, wie kann man denn da auf die, wie ich aber finde, grandiose Idee? Es gibt in Großbritannien eine Organisation, die aufpasst, dass gewisse Standards in der Werbung eingehalten werden. Okay. Es gilt für Fernsehen, aber auch für Online und Social Media. Und diese Organisation hat festgestellt, dass Klischeedenken dazu führt, dass Mädchen, denen so ein Rollenbild quasi schon von klein auf eingetrichtert wird, eben nicht ermutigt werden, vielleicht doch Kfz-Mechatronikerin zu werden. Umgekehrt natürlich genauso, nur dass Jungs eben vielleicht denken, sie dürften bloß keine, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Frauenarbeit machen. Das bedeutet, dass wir in unseren Möglichkeiten eingeschränkt werden, wenn vielleicht auch nicht bewusst. Mhm. Und insgesamt führt das zu einer Ungleichheit, zu Ungerechtigkeit in der Gesellschaft zwischen Frau und Mann. Und das soll nicht sein. Das ist gut so. Also wenn das nicht sein soll, meine ich. Also dass diese Ungleichheit aufgehoben wird. Aber könnte man auf der anderen Seite nicht auch sagen, nehmt das, was ihr da in der Werbung seht, vielleicht einfach nicht zu ernst? Ja, schwer zu sagen. Ich meine, wir leben im Jahr 2019. Wenn du mich fragst, ich kann Windeln wechseln, ich mache das auch. Und umgekehrt kann meine Freundin besser rückwärts einparken. Und es ist mir noch nicht mal peinlich, das zu sagen. Also solche Klischees sind von gestern, denke ich. Ob diese gesetzliche Regelung wirklich nötig ist, okay. Darüber kann man diskutieren, wenn es hilft, meinetwegen. Richtig viel hat sich jetzt seit Inkrafttreten nicht in der britischen Werbung geändert. Aber das liegt eben auch daran, dass die Werbewirtschaft sich ein halbes Jahr vorbereiten konnte. Ja. Und putzende Frauen und biertrinkende Männer ohnehin schon weniger zu sehen waren. In Großbritannien soll es jetzt keine geschlechterspezifischen Klischees mehr in der Werbung geben. Das wäre ja auch so ein bisschen so, als würde man mir hier ein pinkes Shirt anziehen und ein Glas Prosecco in der Hand drücken. Das muss ja auch nicht sein. See the man on the moon. My girl, we've got nothing. routines. Cold nights and Sunday mornings on your way out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, be a good place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Turn it around, it takes one hot second to turn it around. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Guten Morgen. 1 Live. Generation Gag. Mit Simon Stäblein. Ihr seid so ein junges, dynamisches, hübsches Publikum. Ich glaube, dass ihr das auch wieder gerne macht. Geht ihr auf Festivals? Ja, einer cool, das ist ein guter Schnitt. Was ich ganz schön finde so an diesem Festival so, ist schon diese Lebensfreude oder ne, was so kommt, diese Musik und alle sind gut drauf und alle putzen sich raus, ja. Die Mädels haben immer so Blumen im Haar und so Glitzer im Gesicht, ne? Und die Jungs nicht. Und das finde ich immer sehr, sehr schön anzuschauen. Ich finde aber auch, ihr Mädels, ihr nehmt eure Rolle als Mädels auch schon sehr ernst auf so Festivals, ne? Also ihr spielt die schon gerne aus. Egal wie voll es ist und egal wie voll ihr seid. Ihr wollt immer überall durch, ja? Aber ihr wollt nicht alleine überall durch, sondern ihr bildet immer diese beste Freundinnenkette. Das sind so zwischen 200 und 700 Mädels, die sich unter allen Umständen über dieses Festival schleichen und sich auf keinen Fall trennen lassen. Das ist so, kann ich mal durch? Nein! Das ist so geil. Und wo ich auch finde, wo ihr relativ gerne so eure Rolle einnehmt, wenn ihr so auf den Schultern der Jungs sitzt, so. Und für euch ist das auch mega geil, so, weil ihr habt eine gute Sicht, ja? Ihr habt einen Sitzplatz und ihr sitzt dann da oben und dann kommt euer Lied und ihr so, ja, woo! Das ist mein Song, oh mein Gott. Aber habt ihr mal so einem Jungen ins Gesicht geguckt? Der googelt unten nach einem neuen Orthopäden so. Das ist so, oh, frag meine Wirbelsäule. Ich kann nie wieder raus. Generation Gap mit Simon Stäblein. Auch als Video im Netz. 1live.de. I never go back. It's not my baby. Don't you get annoyed? Don't you get annoyed anymore? Oh, I will not leave you, baby. Don't you leave me, baby. Don't you love me anymore? Oh, always look around, girl, trying to see the good thing. Why you always say that you never done wrong? Why you never hold me, tell me that you love me? Why you always say that you never let go? I never go back, no, no, no. I never go back, no, no, no. I never go back. I would not do this, I don't wanna do this. Yeah, we shouldn't do this anymore. Quiero dejarte, no me necesitas, porque siempre dices eso, mi amor. Hey girl, you see everything you wanted in me. this how we say goodbye. Claimed. Said that you were moving on out. On out. Maybe I should do the same. Maybe I should do the same. The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame. That I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. I just can't do it. Can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Sie liebt des strukturierten Chaos. Das wird auf jeden Fall ein richtiges Feuerwerk. Leider geil. Wir holen sie in den Sektor. Leider geil. 25. Februar Münster. 29. Februar Köln. 4. März Dortmund. Deichkind sagt Prost. Deichkind. Präsentiert von 1 Live. Hätte ich auch noch sowas jetzt. 1 Live. Stauschau. Halb neun, es gibt eine Meldung. Die A4 Aachen-Köln ist zwischen Dreieck Colmar und Kreuz Gremberg in beiden Richtungen wegen Brückenarbeiten gesperrt und zwar noch bis 10 Uhr. 1 Live. Mit Benny Bauerding. Ihr könnt entspannt aufstehen, es ist nichts Schlimmes passiert über Nacht, ist ja manchmal auch beruhigend, ne? Ich habe gerade eine bekannte deutsche Nachrichtenseite gescannt, die Themen Spargelrezepte, diese Spiele werden ihre Kinder lieben und 15 Tipps für eine gute Shoppingtour. Leute, da habe ich gedacht, es ist wirklich nichts passiert, ich kann mich jetzt wieder hinlegen. Gute Nacht. Take a sip and pass it on, fill it up until it's gone, send around another one. Let's sing another song. By the time we'll be young and all the crazy shit we've done, living like the special ones in the sun. We're never gonna call, no, we're never gonna rain. I don't even care because we always got tonight together. Let's stay together. Say you will. Years I passed away, a million words I should have said, a million no's begin again, and bring me back to you. So put our song on repeat, close your eyes and fall asleep. 1 Live. Gelsenkirchen. Denke ich direkt an die Manta-Platte. Und du? Oh, was verbinde ich mit Gelsenkirchen? Ne? Alle Borussia Dortmund-Fans werden mich bestimmt hassen, aber ich war, als ich vielleicht so 14 war, riesengroßer FC Schalke-Fan. Und jetzt ist es mir gerade ziemlich egal. Sagt der Sänger der Band Giant Rooks. 1 Live. 3 Tage wach. In Gelsenkirchen. Also egal war ihm aber gestern nur, wer wo in der Bundesliga-Tabelle steht. Die Jungs von Giant Rooks haben sich gestern nämlich sehr gefreut, nochmal in Gelsenkirchen zu sein. Haben da ja ein Doppelkonzert mit Amelie gespielt und ja, das muss man so sagen, haben tatsächlich abgeliefert. Nichts anderes haben wir erwartet. Dankeschön, vielen, vielen Dank für den Waffenfang. Wir sind Giant Rooks. Wir sind heute zum ersten Mal in Gelsenkirchen. Außerdem ist es für uns heute auch das überhaupt das erste Radio-Konzert, was wir live spielen. Mega, das waren einfach alle am Tanzen, super cool. Man hat echt gemerkt, dass die einfach total ihr ganzes Herz da in die Musik reinstecken. Geil, geil, geil, geil, geil! War echt der Hammer. Mega geil, also ich habe das noch nie gesehen, dass jemand so performt hat und die ganze Zeit rumgesprungen. Ich habe mich gewundert, wie der überhaupt die ganze Zeit noch überleben kann. Voll geil, ehrlich. Alle Leute haben mitgetanzt. Alle hatten Spaß, einfach geil. Once in a lifetime, flipping coin is the way that we go, is the way that we already know. Für mich war auf jeden Fall Highlight, als Frederik ins Publikum kam. Ich fand's mega gut. Ich glaube, ich war lange nicht mehr auf so einem guten Konzert. Ich bin verliebt. Ich bin so verliebt. Oh, ich fand White Stare, glaube ich, am besten, weil da war die Stimmung einfach am Abheben. 1 Live. Fake names, I'm coming before they know. fancy gift. Praying for the folk to lift, for joy from a trust soul. Gelsenkirchen. Live aus dem Hans-Sachs-Haus. Giant Roots. Live. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Kryptonit-Menschen habt, sag mal, ja, so einen Menschen, von dem man einfach irgendwie nicht loskommt? Ja, so scheint es Katy Perry gerade zu gehen. Zumindest singt sie darüber im aktuellen Song Never Really Over. Jetzt als nächstes für euch hier in 1 Live. Und der Song kommt irgendwie, ne, wenn man das so hört, hey, gute Laune, kommt er so fröhlich daher. Dabei singt sie sowas wie, auch 2 Jahre später denke ich immer noch daran zurück, also an dich zurück. Ich glaube, es wird nie so wirklich vorbei sein. Oder ich kann nicht online sein, ohne nicht deinen Namen zu googeln. Ja, das ist so schlimm. Ich kenne das, den oder die Verflossene irgendwie googeln und bei Social Media ausstalken, um zu gucken, was der oder die gerade so treibt. Ne? Obwohl man weiß, dass es einem danach eigentlich nicht besser geht, im Gegenteil. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. I tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while I trip up and I cross the line. Nothing. It's never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll have to get over you all over again. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll have to get over you all over again. I guess I could try hypnotherapy. I gotta rewire this brain. Can't even go on the internet without even checking your name. I tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while I trip up and across the line. I think of you. 2 years and just like that, my head still takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really over. It's never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll have to get over you all over again. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll have to get over you all over again. Thought we kissed goodbye. Thought we met this time. Was the last, but I guess it's never really over. Thought we drew the line right for you and I. Can't keep going back. I guess it's never really over. This is never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll have to get over you all over again. And I'll have to get over you all over again. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll have to get over you all over again. Over you all over again. Thought we kissed goodbye. Thought we met this time. Was the last, but I guess it's never. Benny Bauer Dick. what you do. So I got a club all night on Tuesday. Got you covered in a pretty shake Tuesday. I should take caution when it comes to love, I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot, I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing was. Empty promises were where. I know when now. When all is done there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead. Tell this, tell them all I know. Ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know. Minuten noch bis 9. Hier ist 1 live. Gleich übernimmt Freddy Schürheck. Sie sagt hallo alle. Der Benny Bauerdig ist raus. Tschö. So you're a tough guy. Somewhere in your cologne.